Herz und mutiger das Herz, um mich nicht aus Furcht vor übermächtigen Gewalten weise aus dem Streit der Welt herauszuhalten. Ein empfindlicheres, offeneres Ohr, dass ich nicht abgestumpft, taub und gleichgültig werde gegen die Schreie der Verdammten dieser Erde. Schläft mich immer und überall wand, wo die Lüge sich als Wahrheit tarnt. Geduld, mehr Weitsicht und Gelassenheit, um die Unbesiegbarkeit von Hass und Dummheit zu erkennen, um nicht selbst blind vor Zorn dagegen anzurennen. Ich wünsche mir eine stärkere und glücklichere Hand, die Kraft, um meine Trägheit immer wieder zu bezwingen, um das, was ich tun muss, endlich zu vollbringen. Die Kraft, um meine Trägheit immer wieder zu bezwingen, um das, was ich tun muss, endlich zu vollbringen. Nun zu einem Thema, mit dem sich irgendwann jeder befasst, dachte ich, machst du das jetzt auch? Ich spreche hier vom Thema erste Liebe. Das soll ja immer was ganz Tolles gewesen sein. Ich glaube das nicht so recht. Es sind auch meist ältere Leute, die sowas erzählen. Und man weiß, je länger die Erinnerungen zurückliegen, desto rosiger färben sie sich ein. Das ist ein barmherziger Trick der Seele, die es einem erlaubt, auch wenn man sein Lebtag nur Scheiße gebaut hat, am Ende auf ein erfülltes Leben zurückzublicken. Und ich kann sagen, dass es bei mir auch schon sehr gut funktioniert, mit Ausnahme der ersten Liebe. Meine erste Liebe war ein Schuss in den Ofen.